Abschnitt 8 aus Nicholas Nickleby, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, Teil 2. Das verheißene Fuhrwerk erschien pünktlich zur bestimmten Zeit und war kein Mietwagen, sondern eine Privatequipage mit einem hinten aufstehenden Bedienten, dessen Beine, obwohl etwas groß für seinen Körper, als bloß abstrakte Beine in der Königlichen Akademie als Modelle sich hätten sehen lassen können. Wahrhaft herzerfreuend war es, das Getöse und den Lärmen zu hören, womit er den Schlag zuwarf und hinten aufsprang, als Mrs. Nickleby eingestiegen war, und da die gute Dame nichts davon ahnte, dass er den goldenen Knauf seines langen Stabes an die Nase hielt und somit über ihrem Kopfe höchst respektwidrig mit dem Kutscher telegrafierte, so saß sie nicht wenig stolz auf ihre Situation mit großer Steifheit und Würde da. Beim Aussteigen vor dem Schauspielhause gab es abermals und noch mehr herzerfreuendes Getümmel und Lärmen, und die Herren Hay und Rupfer erwarteten Mrs. Nickleby, um sie in die Loge zu führen, und waren so ausnehmend höflich, dass Mr. Hay unter zahlreichen und schrecklichen Verwünschungen drohete, einen sehr alten Mann mit einer Laterne, der ihr zufällig in den Weg geschoben wurde, zu granatisieren, und zwar zu ihrem großen Schrecken, weil sie mehr aus Mr. Hays Erzürntheit als wegen der Etymologie des Worts vermutete, dass Granatisieren und Blutvergießen im Wesentlichen ein und dasselbe sein müsse, und daher über allen Ausdruck bestürzt war und fürchtete, dass es ihretwegen zu einem verhängnisvollen Duelle kommen möchte. Mr. Hay beschränkte sich indes glücklicherweise auf ein bloß wörtliches Granatisieren, und sie gelangten ohne eine ernsthafte Unterbrechung in die Loge, als die, dass derselbe kampflustige Gentleman ein Verlangen ausdrückte, den Logenwärter, der sich in der Nummer geirrt, zu ekrasieren. Mrs. Nickleby war kaum hinter dem Logenvorhange in einem Sessel untergebracht, als Sir Mulberry und Lord Searson anlangten, und zwar in der höchsten Eleganz und Pracht, von den Scheiteln bis zu den Handschuhfingerspitzen und von den Handschuhfingerspitzen bis zu den Stiefelzehen. Sir Mulberry war etwas heiserer als am vorhergehenden Tage, und Lord Searson blickte etwas schläfrig und absonderlich. Mrs. Nickleby schloss daraus, wie aus dem Umstande, dass beide sehr unsicher auf den Beinen zu stehen schienen, ganz richtig, dass die Herren vom Mittagessen herkämen. »Wir haben ihre liebenswürdige Tochter hochleben lassen, Mrs. Nickleby«, flüsterte ihr Sir Mulberry sich hinter sie setzend zu. »Ah, so«, dachte die welterfahrene Dame, »geht der Wein ein, geht der Mund auf. Sie sind sehr gütig, Sir Mulberry.« »Nein, nicht doch bei meiner Seele. Auf Ehre, Sie sind sehr gütig. Sie beweisen unendlich viel Güte dadurch, dass Sie zum Schauspiele gekommen sind.« »Sie wollen sagen, dass Sie durch Ihre Einladung unendlich viel Güte bewiesen haben, Sir Mulberry«, erwiderte Mrs. Nickleby, den Kopf emporwerfend und mit einer unendlich schlauen Miene. »Ich bin so begierig, Sie näher kennenzulernen und immer mehr Ihre gute Meinung zu gewinnen, wünsche so eifrig, ein freundschaftliches, entzückend harmonisches Einvernehmen unter uns zu befördern, dass Sie mich bei dem, was ich tue, ja nicht für uninteressiert halten müssen. Ich bin selbstsüchtig, bei meinem Leben ganz verwünscht selbstsüchtig.« »Ich weiß, dass Sie nicht selbstsüchtig sein können, Sir Mulberry. Sie haben dazu ein viel zu offenes und edles Gesicht. Was für eine bewunderungswürdige Beobachterin Sie sind. »Ach nein, Sir Mulberry, ich bin in der Tat nicht gar zu scharfsichtig«, erwiderte Mrs. Nickleby in einem Tone, aus welchem der Baronet schließen sollte, dass sie in der Tat äußerst scharfsichtig wäre. »Wahrhaftig, ich fürchte mich vor Ihnen, auf Ehre, ich fürchte mich vor Mrs. Nickleby«, wiederholte er zu den Herren Hay und Rupfer sich umwendend. »Sie besitzt einen so erstaunlich durchdringenden Verstand.« Die beiden Herren schüttelten geheimnisvoll die Köpfe und raunten einander zu, sie hätten die Entdeckung längst gemacht, worauf Mrs. Nickleby kicherte, Sir Mulberry lachte und Hay und Rupfer sich ausschütten wollten. »Wo ist denn aber mein Schwager, Sir Mulberry?« fragte Mrs. Nickleby. »Ich hoffe, dass er noch kommt, denn es würde sich nicht schicken, wenn ich ohne ihn hier wäre.« »Hey«, sagte Sir Mulberry, seinen Zahnstocher zur Hand nehmend und sich in seinem Sessel zurücklehnend, als wenn er zu träg wäre, eine Antwort auf die Frage zu ersinnen. »Wo ist Ralph Nickleby?« »Rupfer«, sagte Hey, es dem Baronet nachtuend, »wo ist Ralph Nickleby?« Mr. Rupfer war eben im Begriff, eine ausweichende Antwort zu geben, als eine Gesellschaft in die anstoßende Loge eintrat und das dadurch veranlasste Geräusch die Aufmerksamkeit aller vier Herren zu erregen schien, die sehr bedeutsame Blicke wechselten. Als die Gesellschaft untereinander zu reden anfing, nahm Sir Mulberry plötzlich die Stellung des begierigsten Lauschers an und bat seine Freunde, nicht einmal zu atmen, nicht zu atmen. »Warum nicht?« fragte Mrs. Nickleby. »Was gibt es denn?« »Psst«, entgegnete Sir Mulberry, seine Hand auf ihren Arm legend. »Lord Frederick, erkennen Sie die Töne dieser Stimme?« »Mich soll der Teufel holen, wenn ich nicht glaube, dass es die Stimme Miss Nicklebys war.« »O Himmel, Milord«, rief Miss Nicklebys Mama aus und sah um den Vorhang herum. »Ist es möglich? Kätchen, mein bestes Kätchen, Mutter, Sie hier? Warum nicht? Ja doch. Und um des Himmels willen, Mutter, in welcher Gesellschaft sehe ich Sie?« sagte Kätchen zurückschreckend, als sie einen lächelnden und ihr Handküsse zuwerfenden Herrn erblickte. »Nun, was meinst du wohl, liebes Kind?« erwiderte Mrs. Nickleby, sich nach Mrs. Wittetterly hinüberbeugend und zur Erbauung der Dame ein wenig lauter redend. »Es sind die Herren Hay, Rupfer, Sir Mulberry, Fogg und Lord Frederick Searson.« »Barmherziger Himmel«, dachte Kätchen, »wie kommt sie in diese Gesellschaft?« Der Gedanke fuhr ihr so plötzlich durch den Sinn, die Überraschung war so groß und die Erinnerung an das bei Ralphs ergötzlichem Mittagessen Erfahrene drängte sich ihr so lebhaft auf, dass sie erblasste und heftig zitterte, was Mrs. Nickleby nicht entging und worin die scharf blickende Dame sogleich Symptome der leidenschaftlichsten Liebe erkannte. Obgleich sie aber nicht wenig über eine Entdeckung entzückt war, die ihrem hellen Verstande so große Ehre machte, so verminderte dieselbe doch ihre mütterliche Sorglichkeit um Kätchen nicht, und sie eilte daher äußerst erregt in Mrs. Wittetterlys Loge. Mrs. Wittetterly, die das Glück und die Ehre, einen Lord und einen Baronet unter ihren Besuchbekanntschaften zu haben, vollkommen zu würdigen wusste, verlor keine Zeit, ihrem Gatten einen Wink zu geben, dass er die Tür öffnen möchte, und so geschah es, dass Mrs. Nicklebys Gesellschaft in weniger als einer halben Minute in Mrs. Wittetterlys Loge hineingedrungen war, die von ihr bis an die Tür und zwar dermaßen gefüllt wurde, dass für die Herren Hay und Rupfer in der Tat nur so viel Raum war, die Köpfe und Westen hineinzustecken. »Mein liebes Kätchen«, sagte Mrs. Nickleby, ihre Tochter zärtlich umarmend, »wie elend du vor ein paar Augenblicken aussahest. Du hast mir einen entsetzlichen Schrecken eingejagt. Oh, es war nichts, Mutter, vielleicht der Widerschein der Kerzen«, antwortete Kätchen der Mutter, ängstlich umherblickend und die Unmöglichkeit erkennend, ihr ein paar Worte der Warnung oder Erklärung zuzuflüstern. »Siehst du Sir Mulberry Fogg nicht, liebes Kind?« Kätchen verbeugte sich kaum merkbar, biss sich auf die Lippen und blickte nach der Bühne hin. Sir Mulberry ließ sich jedoch so leicht nicht zurückweisen, denn er näherte sich mit ausgestreckter Hand, und da Mrs. Nickleby ihre Tochter beflissen aufmerksam darauf machte, so war Kätchen genötigt, ihm ihre Hand zu reichen. Sir Mulberry hielt sie fest und murmelte Schmeicheleien, die von Kätchen, nach dem, was zwischen ihnen vorgegangen war, mit Recht als ebenso viele neue Beleidigungen aufgenommen wurden. Sodann folgte die Erkennung Lord Searsons, die Begrüßung der Herren Hay und Rupfer, und schließlich sah sich die junge Dame, um ihren Verdruss vollkommen zu machen, durch eine Aufforderung Mrs. Wititterlys genötigt, die grenzenlos verhassten und verabscheuten förmlich vorzustellen. »Mrs. Wititterly ist entzückt«, sagte Händereim, der Gatte der zarten Dame, »wahrhaft entzückt, Mylord, eine Bekanntschaft zu machen, welche hoffentlich keine bloß vorübergehende bleibt. Teure Julia, du darfst wahrlich nicht gar zu erregt sein. Mrs. Wititterly ist über alle Vorstellung reizbar, Sir Mulberry. Der Docht einer Lampe, die Blume einer Pfirsich, der Flügelstaub eines Schmetterlings. Man könnte sie fortblasen, Sir Mulberry, könnte sie fortblasen.« Sir Mulberrys Gedanken schienen zu sein, dass es äußerst angenehm wäre, wenn man Mrs. Wititterly fortblasen könnte. Er sagte indes, dass das Entzücken gegenseitig sei, und Lord Searson wiederholte, es sei gegenseitig, worauf man die Herren Hay und Rupfer aus der Ferne murmeln hörte, es wäre in der Tat gegenseitig. »Ich interessiere mich überschwänglich für das Drama, Mylord«, bemerkte Mrs. Wititterly. »Ja«, näselte Lord Searson, »es ist sehr interessant. Ich bin stets krank nach Shakespeare«, nahm Mrs. Wititterly das Wort. »Ich existiere kaum am folgenden Tage. Ach, die Reaktion nach einem Trauerspiele ist so gewaltig, Mylord, und Shakespeare ist ein so süßer, himmlischer Liebling.« »Ja«, sagte Lord Searson, »er war ein gescheites Kerlchen.« »Ich will Ihnen sagen, Mylord«, hub Mrs. Wititterly nach einem langen Stillschweigen wieder an, »ich empfinde ein noch weit größeres Interesse an seinen Dramen, nachdem ich in dem lieben kleinen melancholischen Häuschen war, in welchem er geboren wurde. Waren Sie auch dort, Mylord?« »Nein, niemals«, erwiderte Searson. »Dann sollten Sie sich wirklich einmal hinverfügen«, fuhr Mrs. Wititterly in schmachtend langgedehnten Tönen fort. »Ich weiß nicht, wie es geschieht, aber man kommt sich inspiriert vor. Sobald man das Haus besehen und seinen Namen in das kleine Buch eingezeichnet hat, man fühlt ein Feuer der Begeisterung in sich entbrennen.« »Oh ja«, sagte Searson, »ich werde mich hinverfügen.« »Julia, mein Leben«, fiel Mr. Wititterly ein, »du leitest Ihre Herrlichkeit irre. Mylord, Sie werden unabsichtlich getäuscht. Dein dichterischer Sinn, meine Liebe, dein ätherisches Gemüt, deine glühende Fantasie entzünden in dir helle Flammen des Genius und der Erregtheit. An dem Hause ist nichts, Liebe, nichts, gar nichts.« »Ich sollte meinen, dass doch etwas daran wäre«, nahm Mrs. Nickleby, die bis dahin stillschweigend zugehört hatte, das Wort. »Denn bald nachdem ich mich verheiratet hatte, reiste ich mit meinem liebenseligen Manne in einer Postchaise von Birmingham nach Stratford.« »War es auch eine Postchaise?« »Jawohl, es muss eine gewesen sein, denn ich entsinne mich, meinen seligen Nickleby noch aufmerksam darauf gemacht zu haben, dass der Mann, der uns fuhr, einen grünen Schirm über seinem linken Auge hatte. Nachdem wir Shakespeares Grab und Geburtsstätte in Augenschein genommen, gingen wir wieder nach dem Gasthause, wo wir übernachteten. Und ich weiß noch genau, dass ich die ganze Nacht von nichts anderem träumte, als von einem schwarzen Herrn, der vollen Länge nach in Gips mit einem spanischen Mantel, der mit zwei Troddeln befestigt war, sinnend an einer Säule lehnte. Und als ich ihn am anderen Morgen meinem Manne beschrieb, sagte mir mein Seliger, es wäre Shakespeare gerade, wie er bei Lebzeiten gewesen wäre, was doch äußerst merkwürdig war. Stratford, ja, es war Stratford, denn ich war zu der Zeit mit meinem Sohne Nicholas guter Hoffnung und hatte den Morgen einen heftigen Schrecken von einem italienischen Knaben gehabt, der Gipsfiguren umhertrug. Wirklich, es war eine wahrhaftige Gottesgnade, setzte Mrs. Nickleby, Mrs. Wittitterly in das Ohr flüsternd hinzu, dass mein Sohn nicht als ein Shakespeare zur Welt kam. Denn wie fürchterlich wäre das gewesen! Als Mrs. Nickleby am Schlusse ihrer interessanten Anekdote angelangt war, machten die Herren Hay und Rupfer stets voll Eifers die Sache ihres Beschützers zu fördern, den Vorschlag, eine Abteilung der Gesellschaft in die Loge des Lords zu entsenden, und trafen ihre Anordnungen so geschickt, dass Käthchen trotz allem, was sie da wieder sagen oder tun konnte, nichts übrig blieb, als sich von Sir Mulberry Fogg entführen zu lassen. Ihre Mutter und Mr. Rupfer begleiteten sie, allein die würdige, mit ihrer Diskretion sich brüstende Dame hütete sich den ganzen Abend auf das Sorgfältigste, nach ihrer Tochter nur hinzublicken, und bemühte sich, ganz vertieft in die Scherze und Unterhaltung Mr. Rupfers zu scheinen, der eben deshalb, so Mrs. Nicklebys Schildwacht bestellt, nichts vernachlässigte, sie unablässig zu beschäftigen. Lord Frederick Searson blieb in Wittitterlys Loge zurück, um von Mrs. Wittitterly durch deren Unterhaltung gepeinigt zu werden, und Mr. Hay wartete nach Gelegenheit mit ein paar Worten auf. Mr. Wittitterly hatte alle Hände voll zu tun, seinen im Schauspielhause anwesenden Freunden und Bekannten die Mitteilung zu machen, dass die beiden Herren, die sie mit seiner Frau reden gesehen, der illustre Lord Frederick Searson und dessen vertrautester Freund, der faschionable Sir Mulberry Fogg, wären. Eine Mitteilung, welche mehrere respektable Hausväter mit der schrecklichsten Eifersucht und Wut erfüllte und 16 unverheiratete Töchter dicht an den Rand der Verzweiflung brachte. Die Vorstellung war endlich vorüber, allein Käthchen musste sich noch von dem verabscheuten Sir Mulberry hinunterführen lassen, und das Schildknappenpaar manövrierte so geschickt, dass sie und der Baronet die Letzten der Gesellschaft waren und sogar anscheinend ganz absichtslos ein wenig zurückgelassen wurden. »Eilen Sie doch nicht, eilen Sie doch nicht«, sagte Sir Mulberry, als Käthchen vorwärts drängend ihren Arm loszumachen suchte. Sie gab keine Antwort und verharrte bei ihrem Bemühen. »Ich kann es nicht zugeben«, bemerkte Sir Mulberry kaltblütig, »sie zu vollkommenem Stillstehen nötigend. Ich muss bitten, dass Sie mich nicht aufhalten, Sir«, sagte Käthchen erzürnt. »Und warum denn nicht?« »Meine himmlische, warum geben Sie sich fortwährend diesen Anschein des Missvergnügens?« »Anschein? Wie können Sie es sich unterstehen, Sir, so zu mir zu sprechen, mich anzureden, mir vor die Augen zu kommen?« »Sie sehen noch hübscher aus, wenn Sie ein wenig in Zorn geraten«, sagte Sir Mulberry, sich niederbeugend, um Ihr Gesicht besser sehen zu können. »Ich verabscheue und verachte Sie über allen Ausdruck, Sir«, entgegnete Käthchen. »Wenn Sie etwas Anziehendes in verächtlichen und entrüsteten Blicken und Mienen finden, lassen Sie mich sofort meiner Gesellschaft nachfolgen. Ich werde alle Rücksichten, die ich bis jetzt noch genommen, gänzlich außer Augen setzen und ein Benehmen, das Ihnen sogar empfindlich werden möchte, befolgen, wenn Sie mich nicht auf der Stelle fortgehen lassen.« Sir Mulberry lächelte und ging mit ihr langsam und unaufhörlich ihr in das Gesicht blickend und ihren Arm festhaltend nach der Tür. wenn keine Achtung meines Geschlechts oder meiner hilflosen Lage sie bewegen kann, dieser unmännlichen und schamlosen Verfolgung ein Ende zu machen, zürnte Käthchen, die in ihrer auf das höchste gestiegenen Aufregung kaum wusste, was sie sagte, so habe ich einen Bruder, der einst schwere Rache dafür nehmen wird. »Bei meiner Seele«, rief Sir Mulberry, als wenn er ruhig mit sich selber redete und den Arm um ihren Leib legend aus, »sie erscheint in dieser Leidenschaftlichkeit noch schöner und gefällt mir noch besser, als wenn sie die Augen niederschlägt und sich in vollkommener Ruhe befindet.« Wie Käthchen zu ihrer auf sie wartenden Gesellschaft gelangte, wusste sie selbst nicht. Mit einem Worte, sie riss sich von ihrem Führer los, sprang in den Wagen, warf sich in die dunkelste Ecke und brach in Tränen aus. Die Herren Hay und Rupfer hatten unterdessen Mrs. Wititterlys Aufmerksamkeit von der jungen Dame abzulenken gewusst und die bestürzte Mrs. Nickleby an ihre Equipage geleitet. Beide Wagen fuhren ab und die vier Wackeren blieben allein zurück und erquickten sich durch ein ausgelassenes Gelächter. »Hab ich's Ihnen nicht gestern Abend gesagt?« wendete sich Sir Mulberry zu seinem hochadeligen Freunde, »dass diese Leute unser wären, wenn wir nur durch Bestechung eines Dienstboten in Erfahrung bringen könnten, in welches Schauspielhaus und welche Loge sie gehen würden, und wenn wir dann für uns und die Mutter die anstoßende Loge nehmen? Ist's nicht alles eingetroffen schon nach 24 Stunden?« »Oh ja«, erwiderte der Dupé, »aber ich bin den ganzen Abend von dem alten Frauenzimmer festgehalten gewesen. Hören Sie, oh, hören Sie nur diesen nie zufriedenen Murrkopf«, rief Sir Mulberry seinen beiden Getreuen zu. »Macht er's nicht danach, dass man es für immer abschwören sollte, ihm bei seinen Plänen und Anschlägen Beistand zu leisten? Ist's nicht ein Schimpf und eine Schande zum Toll und rasend werden?« »Hey«, fragte Rupfer, »ob es nicht ein Schimpf und eine Schande zum Toll und rasend werden wäre?« Und Rupfer fragte »Hey«, allein keiner von beiden antwortete. »Es ist aber die Wahrheit, wie ich sagte«, fiel Searson ein. »Wie wäre es denn anders gewesen?« »Wie es anders gewesen wäre«, wiederholte Sir Mulberry. »Wie hätten Sie es denn haben wollen? Wie hätten wir denn gleich beim ersten Bekanntwerden eine allgemeine Einladung zu jeder Stunde und ganz nach Belieben zu kommen, zu gehen oder zu bleiben erhalten können, wenn Sie, der Lord, sich der albernen Frau vom Hause nicht angenehm gemacht hätten? Was frag ich nach dem Mädchen, ausgenommen sofern ich Ihr Freund bin? Hab ich nicht ihr Lob in ihre Ohren posaunt und ihre üble Laune und schnippischen Reden den ganzen Abend um ihretwillen ertragen? Was meinen Sie denn, wie lang meine Geduld ist? Oder glauben Sie, dass ich das alles für jedermann getan haben würde? Sind Sie mir etwa keine Dankbarkeit schuldig? »Sie sind ein teufelmäßig guter Kerl«, sagte der junge Lord des Freundes Arm nehmend. »Bei meinem Leben ein teufelmäßig guter Kerl.« »Habe ich's also recht gemacht?« »Vollkommen. Und wie ein gutmütiges Schaf von Freunde, he?« »Ja, ja, wie ein wahrhafter Freund.« »Gut, so bin ich zufrieden. Und nun lassen Sie uns gehen und Revanche nehmen von dem deutschen Baron und dem Franzosen, die uns gestern Abend so wacker auszogen.« Mit diesen Worten führte der wahrhafte Freund den Lord von Dunnen, sich dabei halb umdrehend und den Herren Hay und Rupfer bedeutsam und verächtlich zublinzelnd, welche Gentlemen ihre Taschentücher in den Mund stopften, um dadurch anzudeuten, wie sehr sie sich in der Stille an der Komödie ergötzten. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. Oktober 2024.